Ziele, die außer ihm nur seine Auftraggeber und wenige Vertraute kennen. Sie bilden den verschworenen Kern der Bruderschaft, einen magischen Zirkel innerhalb der Thule-Gesellschaft, den geheimnisumwitterten Thule-Orden. Schattenkrieger, die eine unglaubliche Prophezeiung aneinander kettet. Dezember 1919. In einem Forsthaus in der Nähe von Berchtesgaden versammeln sich die Eingeweihten des Ordens zu einer streng geheimen Sitzung. Unter den Anwesenden befinden sich auch zwei erfahrene Medien, die über außergewöhnliche spiritistische Fähigkeiten verfügen. Die eine trägt den mystischen Namen Sigrun, die andere ist Maria Orsic aus Zagreb. Eine mysteriöse Persönlichkeit, die Sebottendorf durch Karl Haushofer, einen erfahrenen Indien- und Tibetreisenden, kennengelernt hatte. In Trancezustand versetzt, berichtet Orsic den atemlos lauschenden Zuhörern von einer hochentwickelten Zivilisation, die auf einem Stern namens Aldebaran lebt. Die Angehörigen dieser Zivilisation, so Orsic weiter, suchen den Kontakt zum Thule-Orden. Zum Beweis ihrer Existenz übermittelt sie eine Fülle technischer Details zur Konstruktion eines ungewöhnlichen Flugapparates, einer magischen Scheibe, die eine Zeitreise in die Vergangenheit möglich machen soll. Aussagen, die die Anwesenden wie ein Blitzschlag treffen. Die Verwirklichung ihrer geheimsten Wünsche scheint plötzlich greifbar nahe. Denn das war das eigentliche und streng gehütete Ziel des magischen Zirkels. Die Überzeugung, eine Zeitmaschine konstruieren zu können, mit deren Hilfe man in die Tiefen der Geschichte abtauchen wollte. Auf diese Weise sollte das Wissen untergegangener Hochkulturen wieder gewonnen und für eigene Zwecke eingesetzt werden. Die politischen Aktivitäten der Thule-Gesellschaft waren nur Mittel zu diesem Zweck. Sie dienten lediglich dem Aufbau eines Weltanschauungsstaates, in dem die Zusammenführung von moderner Technik mit magischem Urwissen ungehindert und mit der notwendigen Unterstützung der Herrschenden zu Ende geführt werden konnte. Ein Brief, den Sebottendorf unmittelbar nach der spiritistischen Sitzung an einen Vertrauten schreibt, legt offen, wie sehr ihn die Offenbarungen des Mediums ergriffen haben. Lieber Bruder, die Ereignisse der zurückliegenden Wochen lassen mich nicht ruhen. Wir haben Dinge erfahren, die für unsere Pläne von ausschlaggebender Bedeutung sind. Wir Eingeweihte müssen den unerschütterlichen Glauben an unsere Aufgabe bewahren, um die spirituelle Führung der Menschheit zum Abschluss zu bringen. Sei versichert, dass unser Sehnen schon bald Gestalt annimmt. Ein Brief voller Geheimnisse. Was verbirgt sich hinter der spirituellen Führung der Menschheit? Und vor allem, in welcher Person soll das Sehnen Gestalt annehmen? Ist Hitler der Mann, der Sebottendorf und seinem okkulten Zirkel die Türen öffnen soll? Tatsache ist, als Hitler am 24. Februar 1920 die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei gründet, greift er dabei auf organisatorische und personelle Strukturen zurück, die die Thule-Gesellschaft geschaffen hatte. Beraten wird er dabei von seinem geistigen Ziehvater, dem völkischen Dichter Dietrich Eckhart, der von Anfang an dem Thule-Orden angehörte. Hitler selbst hat Eckhart geradezu vergöttert. Ob er ahnte, welche Rolle Eckhart wirklich spielte, ist ungewiss. Kurz vor seinem Tod lüftete Eckhart den Ring des Schweigens, den die Thule-Brüder um Hitler gezogen hatten. Folgt Hitler. Wir haben ihm die Mittel gegeben, mit Ihnen in Verbindung zu treten. Beklagt mich nicht, meine Freunde. Ich werde mehr Einfluss auf die Geschichte gehabt haben als jeder Deutsche. Er wird tanzen. Aber die Musik zum Tanz haben wir komponiert. Was Eckart mit diesen rätselhaften Worten andeuten wollte, könnte ein Manuskript klären, das sich nach seinem Tode in seinem Nachlass befand. Es war fest verschlossen und an Karl Haushofer, seinen Mitkämpfer im Geiste, adressiert. Das Manuskript ist spurlos verschwunden. Bis heute ist nicht bekannt, was Eckart seinem Freund Haushofer damals anvertraute. Dass Hitler möglicherweise mehr wusste, als er zugab, enthüllt ein Satz, den er kurz nach seiner Ernennung zum deutschen Reichskanzler in vertrauter Runde äußerte. Das rassisch-biologische ist immer nur eine Seite des ganzen Prozesses. Wir werden überhaupt sehr bald die Grenzen des heutigen engen Nationalismus hinter uns lassen. Meine Parteigenossen, Weltimperien entstehen zwar auf einer nationalen Basis, aber sie lassen diese sehr bald weit hinter sich. Neben Dietrich Eckart, Lanz von Liebenfels und Guido von List zählt auch der bereits erwähnte Geograf Karl Haushofer zu Sebottendorfs engstem Zirkel. Karl Haushofer, engster Berater und geistiger Mentor von Rudolf Hess, ist das wichtigste Bindeglied zwischen dem esoterischen Thule-Orden und der Führungsriege des Dritten Reiches. Auf seinen Reisen nach Indien und Tibet lernte er den charismatischen Magier und Okkultisten Georg Iwanowitsch Gurdjieff kennen. Gurdjieff, ein im kaukasischen Alexandrowsk geborener Russe, besuchte das gleiche Tiflisser Priesterseminar, auf dem auch Stalin ausgebildet wurde. Er propagiert einen sogenannten vierten Weg, dessen Ziel die ganzheitliche Entwicklung des Menschen war. Wie der Thule-Orden, so behauptet auch Gurdjieff von sich, im Besitz von Kräften und Erkenntnissen zu sein, die aus der Vergangenheit stammten und zu denen die herrschende Zivilisation keinen Zugang mehr besitze. Haushofer war von Gurdjieffs düsterer Ausstrahlung und seiner mystischen Lehre ebenso gefesselt wie von der sogenannten Hohlerde-Theorie, die der englische Astronom Edmund Halley bereits im Jahre 1691 begründet hatte. Nach dieser Theorie besitzt die Erde keinen Kern, sondern ist innen hohl. Von Pol zu Pol verläuft eine Art Tunnel, durch den man die Erde im Inneren durchqueren kann. Haushofers Interesse für alle esoterischen und paranormalen Phänomene wurde von Rudolf Hess, dem Stellvertreter Hitlers, gläubig übernommen und weitergeführt. Über die Rolle, die Hess im Thule-Orden spielte, äußerte sich viele Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ein Hochmeister des Rosenkreuzerordens. Wir haben Hitler von Anfang an nur genutzt, um die schmutzige Arbeit zu verrichten. Der eigentliche geistige Führer war Rudolf Hess. Er war in die höchsten Grade der Loge eingeweiht, kannte von Anfang an den wahren Plan Sebottendorfs und tat alles in seinen Kräften Stehende, um ihn zu verwirklichen. Davon war offensichtlich auch Freiherr von Sebottendorf überzeugt. Denn je stärker die nationalsozialistische Bewegung wird, umso häufiger reist er ins Ausland, um seine Auftraggeber von der aktuellen Entwicklung in Kenntnis zu setzen. Er reist in die Schweiz, in die Türkei, nach Südamerika und Ägypten. Niemand weiß, mit wem er sich trifft und mit welchen neuen Befehlen er zurückkehrt. Im Januar 1933, rechtzeitig vor der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler, ist er wieder in Deutschland.